Okay. Hallo, schon guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, mein Name ist, ich bin Frau Dr. Shahin. Ich bin auf dieser Station als Assistenzärztin tätig und ich würde gerne mit Ihnen die Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Hauptsache jemand guckt nach mir, ja. Okay. Falls Sie Fragen haben, können Sie mich jederzeit unterbrechen. Erst brauche ich Ihre persönlichen Daten, dann gehen wir mit Ihren aktuellen Beschwerden durch, okay? Ja, okay. Okay, wie heißen Sie? Ich heiße Nadja Winter. Nadia Winter. Okay, das ist sehr deutlich, aber können Sie kurz buchstabieren, damit ich nicht falsch schreibe? Ja, der Vorname ist Nadja J-A. Nadia Okay. und Winter ist wie Sommer, Winter, Winter, wie die Okay. Jahreszeit. Okay. Wie alt sind Sie, Frau Winter? Ich bin noch 46 Jahre alt. 46. Okay, ziemlich jung. Und wann sind Sie genau geboren? Am 8.7.79. 79. Okay, wie groß sind Sie, Frau Winter? Ich bin 1,67. Okay, und wie viel wiegen Sie? Ja, ich wiege so 71 Kilo ungefähr. 71 Kilo. Okay, Frau Winter, was führt Sie heute zu uns? Ja, also heute Morgen hatte ich mit einmal so heftiges Herzrasen, da habe ich richtig Angst bekommen. Und ja, also mir geht es eigentlich schon seit einer ganzen Weile irgendwie nicht so gut. Und zwar, also bin ich eigentlich so unruhig, ich bin so zitterig, ich kann nachts nicht schlafen. Und ja, bin unheimlich nervös und reizbar. Und ja, jetzt, also heute Morgen dieses Gefühl, dass das Herz mir also wirklich bis zu den Ohren rausschlägt, ja, Ja. boah, das war sehr beängstigend. Und ja, es ist wirklich was Merkwürdiges passiert. Ich bin zweimal in den letzten 2, 3 Wochen, war ich zweimal ganz kurz ohnmächtig. Und Okay. das hat mir jetzt schon ein bisschen Schreck gemacht, aber heute Morgen eben diese Herzgeschichte, da habe ich gedacht, Mensch, jetzt gehst du aber doch endlich mal ins Krankenhaus, ja. Okay, wie viel Mal waren Sie ohnmächtig? Das ist zweimal passiert, also aber immer Zweimal. nur ganz kurz, ja. Okay, sind Sie gestürzt, wenn Sie ohnmächtig waren? Nein, das war, Gott sei Dank ist mir eigentlich nichts passiert, ne? Okay. Also das eine Mal, war zu Hause. Und das andere war bei der Arbeit, da habe ich aber Pause machen können und habe eigentlich am Tisch gesessen und war da nur kurz weg, ja. Okay. Fällt Ihnen vielleicht Gedächtnisstörungen? Das wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Also wie gesagt, von dieser Ohnmacht, das kann ich natürlich nicht sagen. Also da fehlt mir diese 2 Minuten, fehlen mir natürlich, klar. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass mein Gedächtnis besonders schlecht ist. Okay. Und haben Sie jetzt immer noch Herzrasen? Können Sie es Nee, jetzt ist durchhalten? es zum Glück wieder weg, aber das hat mir solche Angst gemacht, dass ich gedacht habe, Mhm. Mensch, jetzt muss doch mal was passieren, ja. Haben Sie vorher auch solche Beschwerden gehabt? Nein, aber also Ja, ja, also diese Unruhe, das ist der erste Mal, diese also dieses solche mit dem Herz. Herzen, das ist das erste Mal, sonst ja, sonst wäre ich sicherlich früher gekommen. Aber die Unruhe habe ich jetzt schon eine ganze Weile. Das merke ich, dass das nicht so gut ist. Und ja, was mir auch aufgefallen ist, ich habe in letzter Zeit wirklich also sehr, sehr oft Durchfälle und Okay. hab auch tatsächlich schon ein bisschen Gewicht verloren. Ich meine, das ist nicht so, da ist man ja nie so traurig, wenn man ein bisschen Gewicht verliert. Aber ja, also ich versuche ja ganz normal zu essen und diese ständigen Durchfälle ist natürlich auch ein bisschen nervig. Okay, seit wann haben Sie Durchfälle? Ja, das ist jetzt auch schon so in den letzten Wochen so. Also in den letzten 2 bis 3 Wochen, nehme ich an. Nee, eigentlich schon ein bisschen länger. Also das ist nicht jedes Mal, aber immer mal wieder, ja. Okay, schon länger. Okay, haben Sie auch Bauchkrämpfe? Naja, mit dem Durchfall habe ich gelegentlich auch mal Bauchkrämpfe, aber das ist jetzt, also die Schmerzen sind nicht das Hauptproblem, nee. Okay. Also Sie haben schon gesagt, dass Sie Schlafstörungen haben. Also haben Sie Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen? Ja, also zunächst mal fällt mir das Einschlafen schwer und wenn ich dann mal aufwache in der Nacht, weil irgendwas ist, weil ein Geräusch ist oder auch weil ich vielleicht auf die Toilette muss oder so, dann komme ich wieder zurück ins Bett und kann überhaupt nicht wieder einschlafen. Ja, dann bin ich ganz unruhig. Okay. Haben Sie Probleme mit Atmen? Also haben Sie Atemnot bemerkt? Nee, das habe ich eigentlich nicht bemerkt. Nein. Okay. Haben Sie Husten? Husten habe ich nicht, nö. Nee, und mit der Atmung ist, glaube ich, alles okay, ja. Okay, sehr toll, ganz toll. Haben Sie sich fiebrig gefühlt? Ich habe nicht gemessen, aber fiebrig habe ich mich eigentlich nicht gefühlt. Okay, also haben Sie solche Schüttelfrost, Nachschweiße bemerkt? Nee, das nicht. Also ja, also mir ist zwar eher warm, Mhm. aber so richtig schwitzen tue ich eigentlich nicht und fiebrig fühle ich mich eigentlich auch nicht. Okay. Sie haben schon erwähnt, dass Sie in letzter Zeit wegen dem Durchfall ein bisschen abgenommen haben. Ja, wissen Sie, wie viel Kilogramm Sie abgenommen haben und in welcher Zeitraum? Ja, also das sind so ungefähr 3 Kilo, die ich runter habe. Und ja, das ist vielleicht so ein Vierteljahr. So, in letzter Jahr, in einem In Jahr. einem Vierteljahr, in 3 Monaten. In einem Vierteljahr, okay. 3 Monaten. Okay, und wie ist es mit Ihrem Appetit? Eigentlich habe ich schon Appetit. Und auch in den letzten 3 Monaten hat Ihr Appetit sich verändert? Nee, eigentlich würde ich nicht sagen. Eigentlich sogar, dass ich sehr gut esse, würde ich behaupten. Okay. Fällt Ihnen gibt es bestimmte Lebensmittel, die den Durchfall auslöst? Haben Sie so etwas bemerkt? Das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also, eigentlich ist es immer wieder, also ich kann das nicht irgendwie einem Lebensmittel zuordnen. Okay, Dass okay. ich sage, was weiß ich, immer wenn ich Kohl esse oder so, dann kriege ich Durchfall. Oder immer wenn ich Paprika esse, kriege ich Durchfall. Nee, das kommt immer wieder. Ja, egal was ich esse. Okay. Haben Sie Probleme mit Wasserlassen? Nee, da habe ich zum Glück keine Probleme. Okay, Frau Winter, haben Sie bekannte Vorerkrankungen, chronische Erkrankungen, zum Beispiel Ja, also ich quäle mich Blutgerinnungskrankheit? tatsächlich schon seit vielen Jahren rum mit Endometriose. Endometriose. Ja, und also das ist natürlich oft mit Beschwerden, also wenn Sie nach Bauchschmerzen fragen oder Bauchkrämpfen fragen, da habe ich natürlich dann hin und wieder meine Probleme. Und das habe ich schon seit ich 18 bin eigentlich. Und ja, aus dem Grund nehme ich Minolet. Das soll das so ein bisschen reduzieren, die Beschwerden. Okay, wie heißt die Medikamente nochmal? Das ist eine Pille. Minolet heißt die. Minolit. Also eigentlich ein Verhütungs-, also ein wie nennt man es, also Kontrazeptivum, dass man Ja, also keine wahrscheinlich, Kinder bekommt. wahrscheinlich. Aber ja, ich weiß nicht ganz genau, wie man das schreibt. Minolet. Minolit. Okay, hab verstanden. Und wie viel Milligramm nehmen Sie ein? Ach, ich weiß nicht, wie die dosiert ist. Also man nimmt da ja jeden Tag seine Tablette. Okay. Und haben Sie sonst welche chronische Erkrankungen? Nein, also sonst, ja, eigentlich bisher war ich immer gesund, ja. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden? Naja, also als Kind habe ich mal die Mandeln rausbekommen Und dann, ja, so mit 17 ist der Blinddarm rausgekommen, ja. Okay. Und war und wann war die Mandelentfernung-Operation? Da war ich also so gerade am Ende von der Grundschule, also so 10 Jahre alt ungefähr. Okay. Und mit 17 Jahren haben Sie gesagt, die Da war der Blinddarm. Blinddarm, genau. Ja, okay. Frau Winter, bekommen Sie Ihre Regelblutung regelmäßig? Ja, natürlich so ein bisschen bedingt durch diese Pille, ne? Ja. Die sorgt ja dafür, dass der Zyklus Ja, regelmäßig Sie ist. nehmen die Pille jeden Tag in die gleiche Zeit. Ja, natürlich. Ja, Ja, klar. okay. Okay. Kann es sein, dass Sie schwanger sind? Nein, das ist ausgeschlossen. Okay. Ich lebe mit einer Frau zusammen und habe keinen männlichen Partner. Insofern ist das nicht möglich, dass ich ein Kind bekomme. Okay, sind Sie also Sie sind ledig. Ja, ich bin ledig, aber lebe mit einer Partnerin zusammen. Ah, okay. Und Sie haben keine Kinder. Ich habe keine Kinder, nein. Okay. Und was sind Sie als beruflich tätig? Ich arbeite als Schuhverkäuferin. Schuhverkäuferin. Schuhverkäuferin, ja, genau. Okay. Da haben wir natürlich immer zu Beginn der Saison, zu Beginn der Wintersaison und zu Beginn der Sommersaison, wenn es dann die neuen Modelle gibt, ist immer viel Arbeit. Und wenn alle Leute ihre Garderobe ändern, dann haben wir immer viel Betrieb, ja. Und natürlich auch so im Schlussverkauf, da ist auch immer viel los. Okay. Frau Winter, haben Sie außer die Pille noch irgendwelche Medikamente, die Sie regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen? Also, wenn ich das merke, dass ich so ganz unruhig bin oder dass ich so das Gefühl habe, oh, heute Nacht kann ich überhaupt nicht einschlafen, dann nehme ich wohl mal Baldrian-Tropfen. Baldrian-Tropfen, okay. Den Hilft nehme es ich aber Ihnen? jetzt nicht jeden Tag, ne? Okay, das hilft aber Ihnen. Ja, so ein bisschen was bringt es schon, ja. Okay, ist bei Ihnen Allergien bekannt? Also das Einzige, was ich weiß, dass ich auf braunes Pflaster allergisch bin. Braunes Pflaster, okay. Und wie reagieren Sie Ja, dagegen? dann kriege ich halt so rote Pickelchen auf der Haut, da wo der Kleber ist, ne? Okay. Haben Sie irgendwelche Unverträglichkeiten gegen irgendwelche Lebensmittel? Nein, also wie gesagt, bei dem Durchfall kann ich nicht sagen, dass da Nee, irgendwas. generell Nee, also vielleicht ich kann eigentlich alles essen. Milchprodukte oder okay. Ich kann Okay. alles essen. Ah, super, toll. Rauchen Sie, Frau Winter? Ja, ich habe vor 3 Jahren aufgehört mit dem Rauchen. Da bin Ah, ich auch sehr super. stolz drauf, ja. Ja. Aber ich habe eigentlich auch nie so furchtbar viel geraucht. Ich habe eigentlich immer nur so 6 Zigaretten am Tag geraucht, das war eigentlich mehr so aus Gesellschaft mit den Kollegen oder so. Aber jetzt seit 3 Jahren eben gar nicht mehr. Okay, und wie viele Jahre lang haben Sie geraucht? Ja, das waren so 12 Jahre. Okay, super toll, dass Sie aufgehört haben. Ja, da bin ich auch wirklich glücklich drüber, ja. Frau Winter, trinken Sie Alkohol? Ja, also am Wochenende oder wenn es mal was zu feiern gibt oder wenn es ein besonders gutes Essen gibt. Also mal ein Glas Wein trinke ich schon ganz gerne, ja. Okay, und ich habe noch eine Frage, aber bitte nehmen Sie es nicht persönlich ein, an. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Mit Drogen? Ja. Nein, nein, nein, nein, nein, das habe ich nie probiert. Das ist eine Routinefrage. Wir müssen es vorstellen. Okay, und treiben Sie Sport? Ach, ja, ich bin ein bisschen faul, aber doch, also im Sommer fahre ich sehr gerne mit dem Fahrrad und ja, wenn wir im Urlaub sind, dann spielen wir auch gerne mal Volleyball am Strand oder so. Aber dass ich jetzt nun regelmäßig Sport mache, im Winter fällt mir das ein bisschen schwerer, ja. Manchmal Ja. mache ich so ein bisschen Gymnastik dann, wenn ich merke, dass mir der Rücken wehtut oder so. Und dann, aber dass ich jetzt nun so eine Sportkanone bin, kann ich nicht sagen. Okay, und sind Sie vollständig geimpft? Ja, geimpft bin ich natürlich, weil ich so viel Kontakt mit anderen Menschen habe, ja. Da gucke ich schon, dass ich regelmäßig alle Impfungen habe. Okay, und waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Im Ausland war ich, nein, schon lange nicht mehr. Nein, ich habe schon lange keine große Urlaubsreise gemacht. Okay. Frau Winter, gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen, von denen Sie wissen? Ja, also meine Mutter, die hat tatsächlich eine Darmerkrankung. Darmerkrankung. Ja, und zwar, das heißt Morbus Crohn. Das ist so eine, ja, also die hat immer wieder Probleme mit dem Darm. Okay. Okay, und Ihre Vater? Ja, mein Vater, also der ist vor einem Jahr gestorben. Der Mein Beileid. Hat gelitten unter heftigen Gichtanfällen. Der hat aber auch sehr viel Alkohol getrunken. Und ja, letztendlich hatte der eine Blutvergiftung. Ja, daran ist er letztendlich gestorben, ja. Ja, das tut mir leid. Wann hatte er gestorben? Es ist, vor einem Jahr war das. Okay. Haben Sie Geschwister, Frau Winter? Ja, ich habe zwei Schwestern. Okay, sind Sie gesund? Oh, Sind so Ihre viel ich Schwestern weiß. Ja, wir gesund? sehen uns nicht so oft, aber eigentlich sind die gesund, ja. Okay, also soweit Sie wissen, Sind leiden die Sie alle nicht fit, ja. ja, an chronischen Erkrankungen. Nee, also so ich wüsste nicht, dass da irgendjemand was hat. Okay. Okay, Frau Winter, ich habe noch eine Frage. Haben Sie auch Bauchkrämpfe? Also ja, manchmal, wenn ich Durchfall habe, habe ich halt ein bisschen Bauchkrämpfe und also halt im Rahmen dieser Endometriose. Wenn ich meine Periode habe, dann sind die Krämpfe schon also auch ein bisschen mehr, ja. Okay. Wenn Sie Durchfall haben, wie sieht Ihre Stuhl aus? Haben Sie Blut im Stuhl Nee, gesehen? Blut ist da garantiert nicht drin. Das ist immer nur so halb verdautes Zeug und ja, es ist halt wässriger als normal, ne? Okay. Okay, Frau Winter, das sind die Fragen, die ich Ihnen vorstellen wollte. Möchten Sie etwas hinzufügen? Sie haben mich ja jetzt so viele Sachen gefragt und ich habe Ihnen so viel erzählt. Was ich jetzt gerne wissen möchte, natürlich, was ist los und wo kommt dieses Herzrasen her und auch diese komischen Ohnmachtsanfälle? Das ist ja ein bisschen bedrohliches Gefühl. Das kann man sich ja irgendwie nicht erlauben, so im Berufsleben. Und was kann man dagegen machen? Ne? Das ist die Frage. Ja, ich verstehe, dass Sie ein bisschen also Sorgen machen, dass Sie sich Sorgen machen. Wir werden es bestimmt feststellen, was mit Ihnen los ist. Aber dafür brauche ich noch ein bisschen Geduld, damit ich mit meinem Oberärzte sprechen kann. Und ich bitte Sie, im Wartezimmer ein bisschen zu warten, dann komme ich wieder zurück. Körperliche Untersuchungen und ein paar Laboruntersuchungen, Blut abzunehmen. Laboruntersuchung, okay, Ja, ja, okay. Gut, okay. ja, dann warte ich jetzt im Wartezimmer. Ja, und bis dann, Frau Ja, Winter. bis gleich. Okay. Das war's. Wunderbar. So, möchte noch jemand irgendwas Zusätzliches wissen von der Frau Winter? Ja. Yeah. Ja, wie sehen die Haare, Haut, Nägel aus? Die Haare sind ein bisschen struppig und die Nägel. Also, ja, ich meine, die bei der Arbeit brechen die natürlich leicht mal ab. Und ich muss die immer ziemlich kurz schneiden, aber ja. Gibt es noch andere Fragen? Also ich würde sagen, Sie haben sehr erschöpfend abgefragt. Ja, da kommt was, ja. Herr Wichmann, Ja. Frau Frau Wichmann, Wichmann, ja, Entschuldigung. genau. Ja. Könnten Sie bitte Schüttrupik schreiben in Chat? Was soll ich schreiben? Ihre Haare Charakter oder Sie haben gesagt, meine Haare Sind sind. struppig. Meine Haare sind ein bisschen struppig. Das heißt, so ein bisschen trocken. Tropik, okay. Könnten Sie bitte. Okay. Danke. Das ist aber eher auf den Augenblick bezogen, so wie sie jetzt tatsächlich aussehen. Ja. Frau Wittmann, ja, ist Ihnen eine Hitzeunverträglichkeit oder schlechtes Vertragen der Wärme oder Kälte aufgefallen? Ja, also jetzt diese plötzliche Wärme jetzt, dass es mit einmal so sehr warm geworden ist, das konnte ich nicht so gut vertragen. Das stimmt, ja. Das ging mir zu schnell sozusagen. Und haben Sie vielleicht bemerkt eine Konzentrationsstörung? Konzentrieren Sie Ja, sich gut? also ich habe ja gesagt, so ein bisschen unruhig fühle ich mich, nervös. Ja, aber so richtig schlimme Konzentrationsstörungen. Ich muss mich bei der Arbeit ja, muss ich jetzt auch ja nicht so aufmerksam sein. Ich muss ja nicht irgendwelche, was weiß ich, Listen vergleichen oder so. Also das kriegt irgendwie, das läuft schon im Alltag. Okay, danke. Möchte jemand noch was fragen? Darf Aber Ihr ich? Mikro ist nicht an. Darf ich? Ah ja. Fühlen Sie sich nervös und haben Sie das bemerkt, stehende Hände? Ja, habe ich auch gesagt. Dankeschön. Struppig, ja. Dr. Pupil hat es gesagt, genau. Frau Doktor, Sie sagen Bescheid, wenn Sie soweit sind, ne? Also, okay. Ja, also wir fragen erstmal ab, ob noch Fragen sind. Sonst, wie gesagt, Sie Haben können auch Sie noch weiter überlegen. Ja, jetzt kommt noch eine ja, Frage. haben Sie Hautveränderung, ich meine trockene Haut oder Nebenbeschwerden? Ja, trockene Haut habe ich immer schon. Also ich muss immer cremen, ja. Das ist aber nicht neu, ne? Früher haben Sie Schilddrüsenprobleme gehabt? Was für Probleme? Schilddrüsenunterfunktionen oder Überfunktionen. Erinnern Da Sie weiß sich? ich nichts von. Da weiß ich nichts von. Okay. Also in der Familie hat es niemand. Okay. Kann es losgehen? Ja, kann es losgehen, also. Okay. Hallo, Herr Doktor Oberärztin. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Ich würde sie gerne vorstellen. Ja, natürlich. Ja, okay. Unsere Patientin heißt Nadia Winter. Frau Nadia Winter ist 46 Jahre alt, ist 1,6 67 Meter hoch und wiegt 71 Kilogramm. Frau Winter habe heute Morgen ein heftiges Herzrasen. Das war erste Mal und vorher hatte sie sowas. Sie hatte berichtet, dass erste Mal geschehen ist. Außerdem fügte sie hinzu, dass sie in den letzten 2, 3 Wochen zweimal ohnmächtig, zweimal ihr Bewusstsein verloren hat. Die Bewusstsein habe ungefähr 2 Minuten gedauert. Die Bewusstlosigkeit. Ja, die Bewusstlosigkeit habe ungefähr 2 Minuten gedauert. Außerdem beschwert sie über Einschlafstörungen und Nervosität. Sie leide unter Durchfälle und Nochmal Fachbegriff. ja, das fällt mir jetzt nicht ein. Diarrhö. Ja, Diarrhoe. Sie leide unter Diarrhoe in den letzten Wochen. Sie habe auch gelegentlich Bauchkrämpfe und sie berichtet, dass sie in den letzten 3 Monaten ungefähr wegen dieser Diarrhoe 3 Kilogramm abgenommen habe. Oh ja, Blut im Stuhl habe sie nicht gesehen. Okay, Okay, und die Fragen nach Atemnot, Husten, Fieber, also Nachtschweiß, Schüttelfrost wurde verneint und ihr Appetit sei normal. Und Frau Winter leider an Endometriose seit 28 Jahren und nimmt dagegen Minolit ein, aber die Dosis ist ihr nicht bekannt. Also sie habe auch keine Probleme mit ihrem Regelblutung. Und es kann ja auch nicht sein, sie berichtet, dass sie keine Chance habe, schwanger zu sein. Als sie Kind war, ist bei Ihnen eine Tonsillektomie mit 10 Jahren durchgeführt und eine Appendektomie mit 17 Jahren durchgeführt. Und als Medikamente nehme sie ab und zu Baldrian-Tropfen, also bei Bedarf. Okay, bei Frau Winter sei eine Allergie bekannt. Sie reagiert allergisch auf braunes Pflaster und sie hat rote Pickelchen. Sie reagiert mit roten Pickelchen darauf. Also Urtikaria nehme ich an. Und sie habe keine Unverträglichkeiten. Sie habe mit Rauchen vor 3 Jahren aufgehört, aber vorher habe sie 12 Jahre lang, also ungefähr 6 Zigaretten pro Tag geraucht. Und sie trinke gelegentlich Alkohol, mit Drogen hat sie keinen Kontakt. Mit Drogen habe sie keinen Kontakt. Und als Sport fährt sie Fahrrad gelegentlich. Ihr Impfstatus ist vollständig und Reiseanamnese war unauffällig. Ihr Vater leide an Gicht und er ist vor einem Jahr gestorben und sie berichtete, wahrscheinlich ist er wegen Alkoholabusus gestorben, Blutvergiftung, also Alkoholabusus verstorben. Und ihre Mutter Dann leidet. sagen Sie einmal Fachbegriff für Gicht. Gicht, Fachbegriff. Nein, also Gicht ist doch Fachbegriff. Gibt es einen lateinischen Namen? Also das fällt mir jetzt nicht ein. Mir fällt er gerade auch nicht ein. Ich überlege gerade, es heißt irgendwas, oh Mann. Arthritis Ulrica oder Ja, Podologa? genau. Genau, Arthritis Ulrica. Arthritis Ulrica. Okay. Irgendwas mit Ulrica, das war mir klar, aber was da vorne weg war, wusste ich nicht mehr. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Ja, Gut. okay, jetzt habe ich mich auch daran erinnert. Und ihre Mutter leidet an Morbus Crohn. Ihre Schwester sei gesund, soweit sie weiß. Und sie ist eine ledige Frau, aber sie lebt mit ihrer Freundin zusammen. Frau Winter habe keine Kinder und sie arbeite als Schuhverkäuferin. Ah ja, okay. Okay, ja, also. Und das war's. Ja, was ist denn jetzt Ihre Vermutung? Mir fällt eigentlich nicht was Genaues ein, aber es kann ja auch eine chronische Darmentzündung sein, also wie Ihre Mutter Ach Crohn so, ja, oder okay. Ulcerativ Colitis. Sonst fällt mir nichts ein. Also. Denken Sie noch mal nach. Sie ist unruhig und zitterig, sie hat Gewicht abgenommen, sie hat Einschlafstörungen, sie kann Wärme nicht so gut vertragen. Ja, also das kann auch eine, also sie kann auch in Wechseljahren sein. Ja, das meine ich jetzt nicht. Ja, gut, wäre auch eine Ja, Idee, ja. Unruhe, sie hat auch berichtet, dass sie Zitter habe, das kann eine hypoglykämische Attacke sein, Ah, das kann, okay. ja, Aber und ein Kollege hat eigentlich noch eine gezielte Nachfrage gehabt. ja, die Hyperthyreose, ja, es kann auch eine Hyperthyreose sein, und ja. Gut, also Zuckerentgleisung haben wir gehabt, Hyperthyreose haben wir gehabt. Und Sie haben gesagt, als erste Diagnose haben Sie vermutet, was war das? Also Morbus Crohn, also chronische Ach so, ja, genau. Darmerkrankung. Chronische Darmerkrankung, sie hat ja ab und zu, also Diarrhoe und Durchfälle. ja, Ja, genau. Halskrämpfe. Was machen Sie mit der Patientin denn diagnostisch? Also ich würde sie erst natürlich körperlich untersuchen. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Also, ich würde erst natürlich eine Bauchuntersuchung machen. Und ich werde auch die Schilddrüsen abtasten, ob sie Wissen Sie noch, wie Sie das machen? ja, ich soll mich hinter dem ich soll mich hinter dem Patienten einstellen und nach vorne im Hals die Schilddrüsen vorsichtig abtasten. Und schlucken lassen, ne? Genau, ja. Ja, Das und ist, schlucken lassen. ich frage das deshalb, weil das eine klassische Prüferfrage ist. Fragen die gerne immer. Ja, gut. Okay, ja, Okay, das ist ja. Gut. Ja, also Sie tasten die Schilddrüse ab. Und was machen Sie noch? Dann werde ich natürlich Blut abnehmen. Was machen noch vorher noch? Und ich würde auch das Herz würde ich auch abhören. Sie Sie hat ja hat gesagt, dass sie Herzrasen. Herzrasen hatte, ne? Ja, und Genau, ja. natürlich würde ich auch eine EKG durchführen, Genau. damit ich ausschließen kann, ob Dass eine da Organ irgendwas ist, es genau. ja Herzkrankheit gibt. Ja, und Ja, jetzt wollten Sie Blut abnehmen. ja, dann nehme ich natürlich Blut ab. Und was bestimmen Sie im Blut? Also ich würde erst die entzündlichen Parameter kontrollieren und natürlich die T3, T4 und TSH-Hormone gucken, also messen. Und natürlich auch die Langzeitglucose, HbA1c, ne? Hämoglobin A1c würde ich auch testen, Bestimmen. bestimmen. Ja, und ich werde auch ein Blutbild machen. Ja, klar. Gut. Natürlich Ja. die Glucose Ja. entnehmen. Was wäre dann eine weiterführende technische Untersuchung möglicherweise? Also EKG machen wir noch Ja, unbedingt genau. und wir müssen auch die Schilddrüsensonographie machen. Genau, Ja. ja, sehr gut, Und okay, gut. falls benötigt ist, können wir auch eine Biopsie nehmen. Genau, stimmt, ja, Falls nötig ist. wenn sich da was zeigt, ne? Genau, Ja. ja. Wenn es sich jetzt bestätigen würde, dass die Patientin tatsächlich eine Schilddrüsenüberfunktion hat, was wäre denn dann die Therapie? Also also Hypothyreose gibt es ja nur zwei Medikamente, die ich weiß. Eine ist Propiltiouracil und andere fängt mit M, aber das fällt mir jetzt nicht ein. Also es sind Thyreostatika jedenfalls, ne? Medikamente, die die Schilddrüse bremsen. Ja. Ne? Genau. Die Schilddrüsenhormone hemmen. Genau. Und ich würde auch, ja, Methimazol, ja. Es gibt ja nur zwei Medikamente, ja. Und ich würde auch eine Beta-Blocker verschreiben für die Herzrasen. Stimmt, ja, gute Idee. Ja, und ich würde, am erstens würde diese reichen. Genau. Und dann muss man weiter gucken, Ja. ob das ausreicht oder ob sie nach wie Ja. vor, dann muss man eine weitere Therapie einplanen. Ja, was wären nächste Schritte, denkbare Schritte? Also sie soll noch mal zur Kontrolle kommen. Ja, aber wenn sich dann zeigt, dass die Beschwerden immer noch da sind, dass die Thyreostatika alleine nicht helfen, was wäre dann der nächste Schritt, der denkbare Schritt? Also es kann ja auch um einen Tumor gehen, Das vielleicht. genau, das wäre auch ein Gedanke, ja. Aber was für Therapieoptionen haben wir noch? Also chirurgische Therapie, Die wenn es chirurgische und dann die nächste, die hier gerade eben ja Jodtherapie, wenn wir Krebs Radiojodtherapie, haben, ne? ja, können wir als chirurgisch Genau. die Schilddrüsen entfernen. Oder das, genau. Gut, ja, Okay. wunderbar. Ja, dann halten Sie mich auf dem Laufenden über Ihre Untersuchungsergebnisse bei der Frau Winter. Ja, gerne. Ja, okay, gut. Okay. Also, Sie haben natürlich sprachlich so gut wie überhaupt gar keine Probleme. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, obwohl Sie so super gut Deutsch sprechen, Sie machen ständig aber richtig doll. Und Okay. das merken Sie wahrscheinlich nicht. Wir machen das alle, das wissen Sie. Wir machen das auch alle ziemlich häufig, aber Sie machen es wirklich extrem oft. Und das bräuchten Sie gar nicht. Sie wissen ja alle Wörter. Sie brauchen diese Kunstpause gar nicht. Ja? Horchen Sie mal rein in die Aufzeichnung von heute. Ich weiß nicht, ob Sie das ohne weiteres abhören können. Wenn Ja, das ich will können. geht, denn das ist wirklich signifikant, wie oft Sie das machen. Und damit zerstören Sie den guten Eindruck, den Sie sonst machen mit Ihrer Sprache. Sie haben ja überhaupt gar keine Sprachprobleme. So, dann ist mir aufgefallen, dass Sie diese Standardformulierung haben Sie ziemlich oft verwendet haben. Sie haben ja praktisch Ihre ganze Liste praktisch abgewandelt. Haben Sie das, haben Sie jenes, haben Sie Verdauungsprobleme, haben Sie Probleme beim Wasserlassen. Versuchen Sie da noch ein paar alternative Formulierungen sich anzugewöhnen einfach. Ja, ist Ihnen aufgefallen, dass haben Sie bemerkt, ja, Okay. also einfach, dass man das noch mal ein bisschen hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit verändert? Nicht statt haben Sie Gewicht verloren oder haben Sie abgenommen? So, dass man noch mal irgendwie eine andere Formulierung hat, damit es nicht ganz so eintönig ist. Ja? Und Okay. dann ein kleiner Klassiker. Beim Vater haben Sie gefragt, wann hat er gestorben? Nein, wann ist er gestorben? Ja? Ja, ah, okay. Habe ich hat gesagt. Ja, Okay, das habe ich nicht ja. gemerkt. Es ist aber, glaube ich, echt ein Versehen gewesen. Also wie gesagt, sprachlich macht Ihnen ja keiner was vor. Das Elb, das sollten Sie wirklich abstellen. Versuchen Sie es. Ja, natürlich. Lassen Sie sich von irgendjemandem, mit dem Sie zusammenleben oder so, aufzeichnen oder unterbrechen. Hier, da hast du schon wieder gesagt. Man merkt das ja nicht. Man macht Okay. das so unbewusst. Und wie gesagt, wir alle machen das. Ich mache das auch. Und wenn ich jetzt das reklamiere, dann nehme ich mich sehr zusammen, dass ich versuche, kein Ä dazwischen zu machen, weil ich es natürlich auch ständig tue. Ja, Aber ich habe ich muss mich verstanden, was Sie sehr meinen. kontrollieren, um das nicht zu machen. Nur bei Ihnen war es wirklich ziemlich krass. Das ist eigentlich schade, denn Sie reden ja wirklich fließend, perfekt, wunderbar, fast ohne Akzent. Also alles gut. Augenblick, eine Sache. Ja, was keiner gefragt hat, das ist die Geschichte mit dem Kloßgefühl im Hals. Ja, wenn man also Richtung Schilddrüse denkt, könnte man das fragen. Ist Ihnen das aufgefallen, dass Ihnen das Schlucken manchmal schwerfällt oder so? Aber Sie waren auf der Schiene mit der Durchfall. Schilddrüse waren Sie gar nicht, ne? Ja. Aber das wäre, wenn man in diese Richtung dann irgendwie nachfragt, das wäre noch möglich. Da hätte möglicherweise die Patientin auch noch einen Hinweis geben können. Aber wenn man da nicht nachgefragt wird, sagt man das auch nicht. Ne? Würde ich sagen. Sondern man gewöhnt sich ja an sowas. Man merkt das, dass man beim Schlucken mit einmal so ein bisschen Widerstand hat. Ja, das ist jetzt halt so. Ne? Das sind ja alles Sachen, die immer so langsam sich entwickeln. Und ja, wann fängt es an, dass man es registriert und dass man sagt, hey, da ist was nicht in Ordnung? Ja, das ist ja eigentlich so eine Schwelle, wo man sagt, ja, jetzt merke ich, dass was unangenehm ist. Ja, gut. Ja, mehr kann ich eigentlich zu Ihrer Anamnese nicht sagen. Sie haben die ja natürlich top gemacht, klar. Ne? Top Ja. gefragt und top Präsentation. Und Vielen Dank. ja, und natürlich war es die Hypothyreose, ja klar. Ne? So, das, ich meine, ich, Entschuldigung, ich dachte schon, der Fall wäre ein bisschen zu banal und zu einfach, weil die Spur, die gelegt ist, ja eigentlich sehr breit ist. Aber ja, es gibt noch Herausforderungen. Ja, wunderbar. Ja. Gut. Okay. Okay. Vielen, vielen Frau Dank. Friedmann, ja? Darf ich eine Frage stellen? Natürlich. Wegen Anamnesebogen, wir haben Fragen über, haben Sie oder ist Ihnen Allergien bekannt? Haben Sie Unverträglichkeit? Zum Beispiel, wie kann man erklären zwischen o Allergien und Unverträglichkeit unterschieden. Ja, Vielleicht Patient fragt, was Sie heißt, verstehen das was nicht ist ganz der genau. Unterschied Ja, mit ja. zwischen mit Zwischen Allergien und Allergie und Unverträglichkeit? Unverträglichkeit. Wie können Ja. wir, Das ja, mache wie ich auch in können der wir Simulation. erzählen? Ja, auch in der Simulation frage ich ja manchmal so ein bisschen verständnislos. Ja, ich habe doch gesagt, ich habe keine anderen Allergien, ja. Also eigentlich geht es ja bei Unverträglichkeiten in der Regel um Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und Allergien, das sind ja diese exogenen Sachen, wie zum Beispiel Pollen oder Hausstaubmilben. Ja, das sind die Sachen, die wir einatmen, die wir eben auf andere Weise irgendwie in Kontakt kommen. Oder auch Hautkontaktallergien, ja. Diese, es gibt Leute, die haben. Medikamentallergie, Chemieallergie. Ja, also klar, das sind Kontaktallergien oder eben speziell Medikamentenallergien, die ja häufig auch sehr dramatisch dann auch verlaufen, diese Medikamentenallergien. Ja, und wobei ich da zum Beispiel auch nicht sagen kann, Wo ist da die Unverträglichkeit und wo ist da die Allergie? Also ich denke mal, die Unverträglichkeit ist eigentlich eher im Bereich tatsächlich dann der Ernährung, dass man sagt, gibt es irgendwelche Nahrungsmittel, die sie überhaupt nicht vertragen? Und dann kommt natürlich immer der Klassiker mit der Milch, ja, für die Laktoseintoleranz. Dann kommt die Laktose, Nachfrage nach der Glutenunverträglichkeit. Gluten, ja. Ja, Ja. ist Ihnen aufgefallen, dass sie Brot oder Nudeln nicht besonders gut vertragen können? Und dann gibt es natürlich auch diese Reizdarmgeschichten, dass Leute eben erklären, ja, wenn ich rohes Gemüse esse, dann kriege ich ganz schnell Blähungen und Durchfall und solche Geschichten. Ne? Aber ich glaube, das ist vielleicht so am Okay. ehesten diese Unterscheidung. Medikamente, chemische Stoffe, Sachen, die wir einatmen oder die wir mit der Haut aufnehmen, auf der einen Seite. Ja, also da haben wir diese Pflasterallergie. Ich war übrigens, Frau Dr. Sahin, Ihnen sehr dankbar, dass Sie das mit der Allergie auf braunes Pflaster, haben Sie sehr schön gesagt, ja. Denn das machen manche Kollegen, machen da so eine braune Pflasterallergie draus und das gibt es nicht, ja. Eine braune Allergie haben wir nicht, ja, sondern es ist eine Allergie auf braunes Pflaster. Ja, so. Und ja, das sind diese Sachen, die eben von außen an uns herangetragen werden und das andere sind die Lebensmittel, die wir essen, die so, ja, die andere Leute eben gut vertragen und die mir halt Schwierigkeiten machen aufgrund meines speziellen Enzymsystems, ja. Gut.